das jetzt wird er leider nicht gespielt. Ja. Boah, das ist aber übelst laut, das muss er leiser machen. Leiser? Viel leiser. Test? Nee. Zu laut. Test. Ach, so Test. Ja, das ist, glaube ich, gut. Okay. Das ist gut. Nee. Das ist gut. Bei Planet der Klonen, ne? Ich bin gerade Quell von Kombat. Jetzt ist gut. Oh, jetzt ist es lauer? Ja, jetzt ist gut. Moment, sprich weiter. Ja, Test. Test. Test. Test. Los geht's. Test. Halt das näher an deinen. Naja, so. So? Ja. Ja, das ist auch zu laut. Viel zu laut. Viel zu laut. Laut, laut. Laut, laut, laut, zu laut. Bla, bla, bla, bla, bla. Ah, bla, bla, bla, das ist gut, das ist gut. Bla. Ja.